ich habe dieses Feuer gesehen und ich habe einfach gesehen, wo es runtergefallen ist. Es hat sich verändert. Es ist wie eine neue Dimension des Feuers. Ja, es war ein stärkeres Feuer letztendlich. Ja, ich habe das auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dieses Feuer. Aber heute war es ein anderes Feuer. Ja, es war ein starkes Feuer. Es war ein verzehrendes Feuer. Es war ein brennendes Feuer. Es war ein ausrüstendes Feuer. Es war ein Liebesfeuer. In diesem Feuer war alles drin. Und dieses Feuer ist heute auf dich gefallen. Und es fällt immer noch. Ja, es fällt immer noch. Deswegen mach einfach dein Herz auf. Mach dein Herz auf. Ja, es will dich ganz verzehren. Er will dich ganz verzehren, ja. Er will in dir leben. Er will aus dir herausleben, ja. Er will durch dich sprudeln, ja. Deswegen verschließ dich nicht, sondern mach dich auf. Mach dich ganz auf. Öffne dein Herz und lass dieses Feuer auf dich rausfallen. Oh, verzehrendes Nimm alles ein, Heiliger Geist. Nimm alles ein, wo noch irgendwelche Blockaden sind. Komm mit dem Feuer und verbrenn sie jetzt, Heiliger Geist. Verbrenn sie jetzt, wo noch irgendwo, ja, was von der Woche war oder auch von der Vergangenheit. Verbrenn es jetzt. Es ist eine neue Zeit, eine neue Dimension, wirklich, wo wir reingehen wollen, wo wir jetzt reingehen wollen. Deswegen, Heiliger Geist, komm noch stärker auf jeden Einzelnen von uns. Nimm alles ein. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft. Oh ja, komm, verbrenn es. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, nimm alles sein. Nimm alles sein. Nimm alles sein. Und nimm alles sein. Nimm alles sein. Wir wollen es heute wirklich alles hinlegen. Heiliger Geist, ja, nimm jeden Platz ein. Nimm jeden kleinen Bereich in unserem Leben ein, Heiliger Geist. Wir brauchen deine Kraft in jedem Bereich unseres Lebens. Und deswegen legen wir dir heute Abend alles hin. Wir legen es dir hin, Heiliger Geist. Und wir danken dir, dass du kommst in jedem Bereich unseres Lebens. Und zwar jetzt mit Feuer, mit Feuer, mit Feuer, mit Feuer. Mit Feuer, mit Feuer, mit Feuer, oh, mit Feuer. Oh, oh. Und ich hab einfach gerade so stark den Eindruck, dass Gott uns heute Abend so richtig die geistlichen Augen öffnen möchte. Ja, es ist, ich habe einfach immer gehört wieder, der Blick für die Ewigkeit. der Blick auf das Geistliche, nicht der Blick auf Umstände, nicht der Blick auf diese Welt, sondern der Blick auf das Ewige, der Blick auf das Ewige, wie Elisa gebetet hat, ja, Herr, öffne meinem Diener die Augen, ja, und er hat auf einmal alle Engel gesehen, ja, alle Engel. Zuerst hat er die Umstände gesehen, die Herrscher vom Feind, und dann hat er die Engel gesehen, die für ihn waren, die für Elisa waren, ja, und ich glaube wirklich, dass heute Abend Gott uns die Augen öffnen möchte, ja, für die geistliche Dimension noch mehr, dass wir es mit Gottes Augen sehen, dass wir die Welt, die Menschen, die Umstände, die Sachen mit Gottes Augen sehen, ja. Das ist ein ganz anderer Blick, das ist ein neuer Blick, ja. Und das möchten wir jetzt wirklich freisetzen, ich möchte es freisetzen, ja. Und ich danke dir, Herr, dass du uns die Augen öffnest, ja, dass wir sehen, so wie du siehst, ja, dass wir erkennen, so wie du das erkennst, dass wir neue Offenbarungen haben, dass wir nicht auf Umstände schauen, dass wir nicht auf die Welt blicken, dass wir nicht auf das Natürliche blicken, weil das ist vergänglich, sondern dass wir auf das Ewige blicken. Die Ewigkeit ist es. Die Ewigkeit ist für ewig. Du bist die Ewigkeit. Du bist das Leben, Herr. Und wir schauen auf das Leben, Herr. Wir schauen auf dich, Herr. Und ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, der bei Livestream zuschaut. Ich danke dir, Herr, für einen neuen Blick, für Augen öffnen, ja, für eine neue Dimension, da wir jetzt reingehen. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr von dir. Oh, Herr, ich danke dir, dass du an jedem gerade wirkst. Oh, danke, Herr. Eine neue Dimension, ein neuer Blick in die Ewigkeit. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass der ein oder andere jetzt schon einen neuen Blick hat. Du hast vorher auf Umstände geschaut und Gott zeigt dir, nein, sieh das Ziel, es ist der Sieg. Sieh das Ziel, es ist der Sieg. Du hast vielleicht heute, bist du auch noch da, weil dein Herz schlägt für die Verlorenen, ja, wenn wir morgen rausgehen. Aber du sagst, vielleicht bin ich noch nicht so weit. Gott sagt, du bist so weit. Du bist so weit. Sieh das Ziel. Schau in die Ewigkeit. Gott lebt in dir. Der Größere lebt in dir. Wer oder was kann gegen dich sein? Niemand. Niemand. Niemand. Niemand. Egal, wem du begegnest auf der Straße, egal, wie du begegnest im Leben. Ich bin da. Ich bin da. Und es gibt nichts Größeres als mich in dir. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Ja, es gibt es nicht. Deswegen, mach dir nicht so viel Gedanken, ja? Versuch's nicht mit deinem Verstand zu erkennen, sondern geh in den Geist, fließe mit dem Geist, ja? Ich spüre einfach den Wind, der heute Abend hier weht, ja? Streck dich nicht dagegen, das ist anstrengend, sondern lass dich einfach mitwehen. Mitwehen mit diesem Wind des Geistes, der hier bläst, ja? Schalt den Verstand aus, ja? Und überlass mehr deinem Herz. Das, was in dir ist, das, was in dir ist, es will raus, es will raus, es will raus, es will raus. Oh, ich bete für eine neue Zurüstung für jeden Einzelnen, Herr. Ich bete für Mut, ja, für Mut, für Mut, für Mut, für Kühnheit, dein Wort zu verkündigen. Ich bete für Kühnheit, ja, nicht mehr zu weichen, keine Kompromisse mehr einzugehen. Ich bete für Kühnheit, dazustehen, ja, und zu sagen, ja, das ist Jesus. Und ich bete für Fluss der Liebe in der Welt. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Du hast uns den Auftrag gegeben, rauszugehen, das Evangelium zu verkünden, Kranken die Hände aufzulegen und sie werden gesund, Dämonen auszutreiben und Tote aufzuerwecken. Und ich glaube wirklich, da ist eine neue Zurüstung heute Abend da, eine neue Kühnheit, ein neues Standing in Gott, ja, in Gott, ein neues Standing in ihm, ein neues Standing, er in dir. Ein neues Bewusstsein, eine neue Offenbarung. Oh Herr, das brauchen wir. Das brauchen wir, Herr. Das brauchen wir. Wie am Pfingsten. Die Apostel waren wie ausgewechselt. Und so wird es auch hier sein. Wir werden wie ausgewechselt. Ausschweifen, ja. Gott formt die Armee. Gott formt die Gemeinden. Sie stehen auf, sie stehen auf. Es ist Endzeit, es ist höchste Zeit, ja. Es ist höchste Zeit. Und wir sind dabei, du und ich sind dabei, ja. Wir sind die Armee, du und ich sind die Armee. Deswegen, lasst uns aufstehen, ja. Lasst uns aufstehen, lasst uns aufstehen. Lasst uns diese Siegesmentalität haben, wie sie David hatte, ja. Gott steht hinter mir, egal wer hinter mir, egal wer zu mir kommt. Es ist egal, Gott ist da, er ist größer. Ja, wenn du rausgehst, ja, hab die Mentalität. Egal, was dir begegnet, Gott ist für dich. Du bist Sieger, du bist Sieger. Wir stehen auf, wir stehen auf. Nehmen unser Platz ein in dir, Herr. Wir stehen auf, wir stehen. Wir stehen auf, wir stehen auf, nehmen unseren Platz ein in jeder Stadt. Wir stehen auf, wir stehen auf, nehmen unseren Platz ein. Ich bin nicht zu stoppen, ich bin nicht zu stoppen, Jesus, du lebst in mir. Oh. Und ich hab noch einen Eindruck für dich mit dem Hemd, ja? Kannst du kurz kommen? Ich hab einfach den Eindruck gehabt, für dich, wie der Geist gesprochen hat, ja? Hab keine Angst, zieh dich nicht klein. Und ich habe einfach Gott gesehen, wie er seine Hand auf dich legt und du einfach neu ausgerüstet wirst und wie Zeichen und Wunder dich einfach begleiten, ja. Also wie du Menschen die Hände auflegst, sie werden gesund, ja. Wie einfach dein, ich weiß nicht, was du tust, oder ich kenne dich nicht, ja, aber ich habe einfach gesehen dein Herz, ja, und sieh dich groß in Gott. Ja, sieh dich groß in Gott und er ist für dich, ja. Und du wirst merken, wie Zeichen und Wunder dich begleiten werden. Und das setze ich frei in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass ja, für diesen Dienst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass Zeichen und Wunder bei ihm zur Normalität werden, egal wo er hinkommt, wenn er Menschen die Hände auflegt, für sie betet. Sie sind gesund, Herr, weil du durch ihn wirkst, Herr. Und das setzen wir jetzt frei in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Danke, Herr. Und ich glaube wirklich, das ist die Zeit. Es ist die Zeit. Der Pastor hat es am Anfang schon gesagt. Es ist die Zeit für Zeichen und Wunder. Es ist die Zeit, wo Gott zeigt, wer er wirklich ist. Er zeigt schon immer, ja, also nicht falsch verstehen, aber es ist wirklich die Zeit, wo er sagt, meine Herrlichkeit wird so groß sein, wie es kein Auge gesehen hat. Meine Herrlichkeit wird so groß sein unter meinen Kindern wie nie zuvor. Ja, wie nie zuvor. Pfingsten war großartig. Das, was wir erleben werden, wird großartiger sein. Ja, weil Gott sich zeigt. Und da dürfen wir festhalten, da rein dürfen wir gehen, ja. Deswegen denkt nicht klein, sondern denkt groß. Lasst euch nicht begrenzen von irgendwas, sondern denkt groß. Gott ist da. Gott ist groß. Gott ist der Allmächtigste. Ja, er ist in uns. Ja, deswegen lasst uns wirklich groß denken. Lasst uns groß denken und uns nicht länger begrenzen durch irgendwas. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Und wenn wir gerade beim Großdenken sind, darfst du jetzt, wenn du auf deinen Platz gehst, zu deinem, den du begegnest, sagen, denke noch größer. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow. Denke groß. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Schön, dass ihr da seid. Alle, die jetzt noch über Livestream noch dazugekommen sind, herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden von euch, weil wir glauben, dass Gott, ich habe es am Anfang schon gesagt, was Gewaltiges vorhat in diesem Wochenende. Der Werner Nachtigall ist leider heute Abend noch nicht hier. Sein Flug wurde gecancelt von Berlin. Er wollte eigentlich heute Abend hier sein, aber er wird jetzt morgen früh um 7 Uhr ankommen hier. Also wird früh aufstehen morgen, um bei uns zu sein. Preist den Herrn. Amen. Aber wir hatten sowieso ausgemacht, dass ich heute Abend predige. Insofern passt es. Preist den Herrn. Okay, ihr Lieben, ich möchte gern mit euch zum Anfang reingehen in eine Schriftstelle. Und zwar, wo Jesus spricht in Johannes 4, Vers 35. Johannes 4, Vers 35 möchte ich starten. Okay, da heißt es, also Jesus spricht und sagt, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf oder erhebt euren Blick. Das wirst du noch öfters hören an diesem Wochenende. Ich habe es am Anfang gesagt. Erhebt euren Blick. Sag mal, erhebt deinen Blick. Amen. Höher gehen, höher schauen. Erhebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, es geht in dieser Zeit wesentlich darum, in der richtigen Art und Weise zu säen. Zu säen. Amen. Nicht zu säen, sondern zu sehen. Halleluja. Es geht in dieser Zeit darum, unseren Blick zu erheben, immer wieder, ich habe es ganz am Anfang bei der Begrüßung schon gesagt, immer wieder fordert Jesus oder auch Gott, in anderen Stellen auch schon im Alten Testament, wir werden es noch mehr davon haben, auch an diesem Wochenende, fordert er uns dazu auf, unseren Blick zu erheben. Und damit meint er nicht in erster Linie körperlich, dass du jetzt einfach mal so machst, kurz, ja, um zu testen, ob dein Nacken noch funktioniert oder irgend sowas, sondern es geht um ein Höherschauen im Geist. Es geht um ein Hineinschauen in die Dimension des Geistes. Und Jesus sagt, wenn wir in die Dimension des Geistes hineinschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass die Felder weiß zur Ernte sind. Mit anderen Worten, dass die Menschen überreif sind dafür, das Evangelium zu hören und auf das Evangelium zu reagieren. Amen. Wenn Felder weiß sind, das haben wir immer mal wieder schon gehört, wenn Felder weiß sind zur Ernte, sind sie nicht mehr gelb, sondern sind sie weiß. Wenn sie gelb sind, sind sie reif geerntet zu werden. Wenn sie weiß sind, dann sind sie überreif geerntet zu werden. Und wenn du sie dann nicht schnell erntest, dann verfaulen sie. Die Ähren verfaulen sehr schnell, wenn die Felder weiß sind. Das heißt, es geht wirklich um eine Dringlichkeit. Wenn Felder reif weiß sind zur Ernte, dann geht es um eine Dringlichkeit, die Ernte einzubringen. Und dann muss die ganze Familie auf dem Bauernhof zusammenhelfen. Und dann müssen alle Erntearbeiter reinkommen. Und dann muss man beten, dass das Wetter gut ist, damit wirklich die Ernte eingebracht werden kann. Oh ja, wir beten auch, dass morgen das Wetter gut wird. Preist den Herrn. Amen. Da muss man beten, dass es einfach läuft und dass es flutscht, weil die Felder sind weiß. Das heißt, sie sind an der Grenze zum Verfaulen. Sie sind an der Grenze dazu, dass sie nicht mehr geerntet werden können. Und Jesus sagt, hey, wenn du deine Augen hebst, also in die Dimension des Geistes hebst, dann kannst du das sehen, wie reif die Felder sind. Und er sagt hier nicht, und das ist total wichtig, weil da haben wir manchmal so Dinger im Kopf, ja, gerade auch hier in Deutschland. Er sagt hier nicht, hebt eure Augen auf und seht, und ihr werdet sehen, in irgendeinem Land der Welt, im fernen Afrika, da sind die Felder reif zur Ernte. Oder weiß zur Ernte. Er sagt nicht, ja, irgendwo anders, weit weg, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, dort sind die Felder weiß zur Ernte. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, ja, in dem einen Land sind sie weiß, im anderen sind sie noch nicht so weiß. Oh, in Deutschland, da sind sie noch grasgrün, Amerika sind sie vielleicht schon ein bisschen gelblicher und in Afrika, da sind sie weiß. Das sagt er nicht. Sondern er sagt nichts anderes als, hey, es ist alles eine Frage, im Geist zu sehen. Es braucht Leute in dieser Zeit, die im Geist sehen. Jesus war jemand, der im Geist sah. Ich gebe dir das Beispiel, wie Jesus im Geist die Ernte gesehen hat. Und ich glaube, dass er hier davon spricht. Genauso wie er selber im Geist die Ernte gesehen hat, genauso sollen wir die Ernte sehen. Und zwar in Matthäus 9, Vers 36, da heißt es, als Jesus aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Schau, wir denken, ja gut, du stellst dir das vor, wenn du das liest, im ersten Moment denkst du, ja okay, Jesus hat die Leute angeschaut, oh, die waren alle so fertig, die sahen alle so kaputt aus und die waren irgendwie alle abgerissen, es waren lauter arme Hanseln und so was. Und deswegen hat Jesus gesehen, oh wow, die sind echt verschmachtet und die irren umher und die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Weißt du, ihr Lieben, was ich glaube ist, das waren ganz normale Leute, die Jesus da vor sich hatte. Es waren Leute wie du und ich, das waren Leute, wie wir sie hier in Deutschland vor Augen haben, ganz normale Leute. Du hast denen nicht unbedingt äußerlich angesehen, was Sache war, sondern du musstest höher schauen, du musstest in den Geist hineinschauen und plötzlich sahst du hinter die Fassade, plötzlich schaust du hinter das, was scheinbar ist, plötzlich schaust du hinter die scheinbare Gleichgültigkeit, plötzlich schaust du hinter die scheinbare Verhärtung. Plötzlich schaust du hinter die scheinbare Verschlossenheit. Plötzlich schaust du dahinter und im Geist siehst du plötzlich, hey, diese Menschen. Und deswegen war Jesus innerlich bewegt, weil er plötzlich im Geist sah. Weißt du, er war nicht immer innerlich bewegt. Das kannst du gar nicht als Mensch hier auf dieser Erde. Und Jesus war auch Mensch hier auf dieser Erde. Er war nicht immer innerlich bewegt, aber in dem Moment war er innerlich bewegt. Warum war er innerlich bewegt? Weil er etwas sah. Und was sah er? Er sah im Geist hinter die Fassade der Menschen und er sah im Geist, hey, diese Menschen gehen ohne klare Richtung durch dieses Leben und sie gehen auf eine unsichere Ewigkeit zu, sie gehen auf ein dunkles Loch zu, das sich Tod nennt und sie wissen nicht, wo sie hingehen, sie sind wie einer, der keinen Hirten hat, weil sie ihn nicht kennen. Amen. Und ich sage dir, das gilt für jeden, der Jesus nicht kennt. Jeder Mensch hier auf dieser Erde, der Jesus nicht kennt, wandert letztendlich durch dieses Leben auf allen möglichen Wegen, aber er wandert wie ein Schaf, das keinen Hirten hat. Er wandert wie jemand oder sie wandert wie jemand, der keine Orientierung hat und im Endeffekt auf das große schwarze Loch zugeht. Amen. Und ihr Lieben, Gott möchte uns in dieser Zeit einen Blick geben. Er möchte uns das zeigen. Er möchte uns dahinter schauen lassen. Er möchte hinter die deutsche Fassade schauen. Weißt du, du musst einfach nur hinter die deutsche Fassade schauen. Also es gibt afrikanische Fassaden und asiatische Fassaden und amerikanische Fassaden und europäische Fassaden und dann gibt's deutsche Fassaden oder schweizerische Fassaden und österreichische Fassaden. Aber weißt du, es sind immer nur Fassaden und dahinter ist immer das Gleiche. Nämlich Schafe, die keinen Hirten haben. Und die auf eine Ewigkeit zugehen, ohne irgendeine Sicherheit, was es ihnen wird. Amen. Auf ein großes, dunkles Loch, das sich Tod nennt. Weißt du, hast du schon mal gemerkt, wenn du mit Menschen redest, mir ist es mal aufgefallen, habe ich mit jemandem bei uns in der Wohnanlage geredet und habe nur, weil ich das immer mal erwähne, ich meine, ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Ich habe halt einfach so locker drüber geredet, naja, irgendwann ist vorbei so ungefähr und wir müssen uns einfach darauf vorbereiten. Ne? Und als ich das so gesagt habe, habe ich gemerkt, der Mann ist total erschrocken. Er ist total erschrocken. Der gesagt, oh ja, hör bloß auf, hat er gesagt. Hör bloß auf, das zu sagen, so nach dem Motto Hilfe. Und dann habe ich gemerkt, weißt du, und der wirkt ganz bürgerlich und ganz normal. Und nicht jetzt, ist kein Armer oder irgendwie abgerissener Lump oder irgendwas, sondern ganz normaler, bürgerlicher Mensch. Aber du hast gemerkt, etwas in ihm hat Angst gekriegt, wenn es um die Ewigkeit geht, wenn es darum geht, dass dieses Leben zu Ende geht hier auf dieser Erde, weil er intuitiv weiß, dahinter ist dieses große schwarze Loch. Amen. Er ist wie ein Schaf, das keinen Hirten hat. Und Jesus sagt, hey, hebt eure Augen auf und ihr seht, wo die Leute stehen. Und wenn ihr seht, wo die Leute stehen, dann wisst ihr, wie dringend sie Jesus brauchen. Und dann wisst ihr, dass es in ihnen diese Not gibt, dass es in ihnen diesen Mangel gibt, dass es in ihnen diese Unsicherheit, diese Angst, diese Finsternis gibt, die nur gefüllt werden muss. Amen. Und die nur Jesus füllen kann. Amen. Heb deine Augen auf. Halleluja. Sag mal, heb deine Augen auf. Halleluja. Gott will uns einen Blick geben in dieser Zeit. Er will uns einen Blick geben hinter, im Geist, hinter der Fassade. Er will uns einen Blick geben. Weißt du, du musst Leuten nichts einreden. Du musst Leuten nicht sagen, hey, pass auf, du gehst in die Hölle. Nein, red nur mal mit ihm. Hey, eines Tages ist aus und es kann schneller gehen, als du denkst. Und dann siehst du schon, wie sie reagieren. Wenn sie dann Angst kriegen, dann ist das ein Zeichen dafür, hey, nein, sie haben nicht diese Sicherheit. Sie haben nicht diese Gewissheit. Da musst du gar nicht viel theologisch reden, sondern da ist dieses ungefüllte Vakuum in ihrer Seele. Da ist dieser unaufgeräumte Raum in ihrer Seele. Und du und ich, wir sind die Einzigen, die das haben, was sie brauchen. Amen. Amen. Halleluja. Weil Jesus der Einzige ist, der diesen Mangel füllen kann. Amen. Und deswegen werden wir gebraucht. Und deswegen positioniert er uns in dieser Zeit. Also es ist so, wie er damals die Jünger positioniert hat. Lass uns mal nach Lukas 24 gehen, das letzte Kapitel des Lukas-Evangeliums, bevor Jesus in den Himmel auffuhr. Er hat seinen Jüngern noch mal einige letzte Worte mitgegeben. Und er hat gesagt, er hat nochmal das Evangelium kurz wiederholt. Er hat gesagt, er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen muss Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Halleluja, ihr seid Zeugen hiervon, ihr seid die Zeugen, dass es da eine himmlische Behausung gibt, die auf uns wartet, dass es da einen Himmel gibt und dass es da eine Hölle gibt und dass es nur einen gibt, der die Kluft zwischen Hölle und Himmel überwunden hat und der heißt Jesus Christus. Halleluja, ihr seid Zeugen hiervon. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Zeuge. Und jetzt pass gut auf, jetzt sagt er noch etwas. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also die Jünger sind nicht einfach, nachdem Jesus das gesagt hat, hat er nicht gesagt, so und jetzt geht hin und ihr seid Zeugen, fertig. Sondern er hat gesagt, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Mit anderen Worten, er hat ihnen nicht nur gesagt, ihr seid Zeugen für die Wahrheit, ihr seid Zeugen für die Realität, ihr seid Zeugen für die Rettung, die alle diese verschmachteten Schafe ohne einen Hirten brauchen. Ihr seid nicht nur die Zeugen davon und jetzt könnt ihr mal schauen, wie ihr dieses Zeugnis weitergebt und wie ihr möglichst effektiv diskutiert oder wie ihr, was weiß ich, die Leute dazu bringt, euch zu glauben. Sondern er hat gesagt, nein, ihr seid nicht nur Zeugen, sondern ich gebe euch etwas mit. Ich gebe euch Kraft. Ich gebe euch den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat er gesagt, ihr aber werdet Kraft empfangen. Sag mal, Kraft empfangen. Sag mal so, wie wenn du schon mal was empfangen hättest. Kraft empfangen. Amen. Ihr aber werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Amen. Mit anderen Worten, er hat gesagt, hey, ich habe etwas Spezielles für euch vorbereitet. Ich sende euch da raus in die Ernte, in die weißen Erntefelder. Aber bevor ich euch sende, habe ich etwas für euch vorbereitet. Und dieses Etwas, er nennt es die Verheißung des Vaters. Das ist interessant. Er nennt es die Verheißung meines Vaters. Und es ist die Kraft. Es ist der Heilige Geist. Amen. Halleluja. Galater 3, Vers 13 bis 14. Ein starker Text. Da heißt es, Paulus spricht da, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams, sag mal, der Segen Abrahams, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Amen. Weißt du, es gibt viele Predigten über den Segen Abrahams. Es gibt ganze Bücher, die über den Segen Abrahams geschrieben wurden, was der Segen Abrahams alles beinhaltet. Und du kannst vieles sagen. Du kannst sagen, der Segen Abrahams ist göttliche Gesundheit. Du kannst sagen, der Segen Abrahams ist Wohlstand und Wohlergehen. Der Segen Abrahams ist Gunst. Der Segen Abrahams ist Land. Der Segen Abrahams, all diese Dinge, weißt du, kannst es einsetzen, was der Segen Abrahams alles ist. Aber Paulus fasst es hier eigentlich in einem einfachen Wort zusammen. Er sagt, nämlich der Segen Abrahams ist, dass wir die Verheißung des Geistes empfangen. Mit anderen Worten, die Kraft aus der Höhe, die Jesus verheißen hat, die Kraft, um Zeuge zu sein, die Kraft des Heiligen Geistes, das ist der Segen Abrahams. Amen. Da ist alles andere mit drin. Amen. Es ist der Heilige Geist. Es ist dieser Heilige Geist, von dem Jesus sagte, hey, wartet auf diesen Heiligen Geist in Jerusalem. Bevor er das erste Mal kam, seid ihr ja da. Preist den Herrn. Amen. Wir müssen jetzt nicht noch 40 Tage warten oder so irgendwas oder 10 oder wie viel auch immer. Also er ist ja da. Amen. Wir reden gleich noch ein bisschen davon. Ja. Aber es ist wichtig, dass wir uns klar machen, hey, das ist die Verheißung des Vaters. Das ist der Segen Abrahams. Es ist diese Kraft aus der Höhe. Er lässt uns, Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Also er schickt dich nicht in deiner eigenen Kraft in die Ernte. Du kannst erstens die Ernte nicht einbringen in deiner eigenen Kraft. Du kannst zweitens die Ernte schon gar nicht erstmal säen überhaupt in deiner eigenen Kraft mit deinen eigenen natürlichen Augen. Du hast gar nicht den richtigen Blick. Du checkst es überhaupt nicht ohne den Heiligen Geist. Amen. Aber deswegen hat Jesus gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, sondern ich sende euch den Geist, ich sende euch den Tröster, ich sende euch den Parakletos, den Beistand, den zur Hilfe Herbeigerufenen. Ich sende euch die dritte Person der Gottheit. Ich sende euch meinen Stellvertreter hier auf Erden. Weißt du, das ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Weißt du, der Stellvertreter Gottes auf Erden ist der Heilige Geist. Amen. Ja, das ist so. Das ist der Stellvertreter Gottes tatsächlich auf Erden, der wirkliche Stellvertreter. Du kannst sagen, ja gut, ich bin auch ein Stellvertreter. Ja, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Amen. Aber kein Amt dieser Welt macht dich zum Stellvertreter Gottes auf Erden oder irgendwas, sondern es ist der Heilige Geist. Er ist hier, um von Jesus zu zeugen. Er ist hier, um Jesus lebendig zu machen. Er ist hier, um die Kraft aus der Höhe durch Menschen zu kanalisieren, sodass Menschen die gute Botschaft hören und dass sie darauf reagieren, weil sie durchgeht in ihre Herzen. Halleluja, weil da was drauf ist auf dem, was du predigst. Oh, Halleluja. Ja. Weißt du, es macht allen Unterschied dieser Welt, ob du, wenn du das Evangelium weitergibst, die gute Botschaft weitergibst, es macht allen Unterschied dieser Welt, ob da auf deinen Worten was drauf ist oder nicht. Warum hat Jesus die Jünger nicht vor Pfingsten losgeschickt? Warum hat er ihnen nicht gesagt, hey, jetzt, ich fahre jetzt in den Himmel, ihr habt es ja gesehen, ich bin auferstanden, ihr seid Zeugen hiervon, also ab geht's, los geht, erzählt einfach jedem, dass ich auferstanden bin. Er wusste genau, es macht allen Unterschied der Welt, ob du irgendwo einfach nur hingehst und sagst, hey, wusstest du schon, Jesus ist auferstanden? Einfach so? oder ob der Heilige Geist auf dir ist, ob die Kraft des Heiligen Geistes in dir ist, ob da was drauf ist auf deinen Worten, ob da Power drauf ist, ob da Vollmacht drauf ist, ob da Durchschlag drauf ist. Das macht allen Unterschied in dieser Welt. Du kannst die gleichen Worte sprechen und da ist was drauf. Und du kannst die gleichen Worte sprechen und da ist nichts drauf oder nicht so viel drauf. Amen. Von D.L. Moody, dem bekannten Weltevangelisten aus dem 19. Jahrhundert, der schon im 19. Jahrhundert zu seinen Lebzeiten zu 100 Millionen Menschen gepredigt hat, was der Hammer ist, ohne Internet, ohne Fernsehen, ohne Flugzeug, ohne irgendwas, zu 100 Millionen Menschen gepredigt, seit seines Lebens, ohne Mikrofon, ja, müsste mal geben. Also er hat nicht zu 100 Millionen gleichzeitig gepredigt, ja, also nicht, dass du denkst, aber. Aber trotzdem, weißt du, der hat nicht einfach so zu 100 Millionen Menschen gepredigt, sondern er hatte ein gewisses Maß an Taufe im Heiligen Geist empfangen und so hatte er eine gewisse Salbung, um zu predigen. Und in seinen Versammlungen, bis 1871 haben sich in seinen Versammlungen regelmäßig so 5, 6 Leute bekehrt, in jeder Versammlung, in der er war. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und preist den Herrn, du freust dich über 5, 6, die sich bekehren. Aber dann hat er sich nochmal ausgestreckt und hat gesagt, Herr, ich brauche noch mehr. Ich brauche eine echte Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Ich brauche diese Verheißung der Kraft aus der Höhe. Ich brauche mehr Durchschlag. Und über Tage ist er einfach in New York rumgelaufen und hat einfach zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, ich brauche einfach diese Kraftbefähigung noch mehr aus der Höhe, bis der Heilige Geist schlussendlich hat es im Glauben ergriffen. Ich werde gleich nachher noch was drüber sagen, wie das geht. Und der Heilige Geist kam auf ihn mit einer neuen Dimension des Feuers, mit einer neuen Dimension der Kraft, mit einer neuen Dimension der Taufe. Und danach hat er genauso weiter gepredigt, wie er davor gepredigt hat. Genau die gleichen Botschaften, genau das gleiche Evangelium. Aber mit einem Schlag haben sie anstatt 5, 6 Leute in einer Versammlung 500 oder 600 bekehrt. Amen. Also da kann mehr drauf sein oder weniger drauf sein. Da kann mehr Durchschlag sein oder da kann weniger Durchschlag sein. Halleluja. Ich habe es mal in der Glory Life Schule, habe ich schon mal vorgelesen, dieses Zeugnis von Frank Bartleman aus der Azusa Street, der Pfingsterweckung 1906, wie er die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. Er war davor gar nicht der große Prediger gewesen. Er hat vor allen Dingen war Fürbitter gewesen und auch prophetisch war unterwegs. Aber er schreibt da in seinem Buch, schreibt er dann dadurch, nämlich durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, durch die Taufe im Heiligen Geist, damals mit dem Zeichen des Sprechens in neuen Sprachen, was damals ja ganz neu war, wurde der Weg frei für eine ganz neue Dimension des Heiligen Geistes in meinem Dienst. Der Geist Gottes begann auf neue Weise durch mich zu strömen. Oh, streckst du dich aus? Halleluja, bist du da? Oh, wie von euch wollen das erleben, dass der Heilige Geist auf ganz neue Weise durch dein Leben zu strömen beginnt? Also du machst vielleicht das Gleiche, aber der Heilige Geist strömt durch auf neue Weise durch dein Leben. Du predigst das gleiche Evangelium, aber der Heilige Geist strömt auf neue Weise durch dein Leben. Halleluja. Predigten mit einer Salbung, wie ich sie nie gekannt hatte, wurden mir spontan geschenkt, von Gott selber eingegeben und durch den Heiligen Geist erleuchtet. Sie besaßen eine Durchschlagskraft, die Menschen einfach überführte. Und dann 2 Seiten weiter in seinem Buch schreibt er, bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich mein Dienst weitgehend auf Fürbitte und Weissagung beschränkt. Nun aber sollte es vorwärts gehen. Als für mich der Tag der Pfingsten erfüllt war, wurde der Durchfluss frei. Sag mal, freier Durchfluss. Wurde der Durchfluss frei und das lebendige Wasser sprudelte hervor. Die Tür meines Dienstes sprang auf, als die Hand des allmächtigen Gottes sie berührte und der Heilige Geist konnte auf neue und viel gewaltigere Weise in mir zum Zug kommen. Halleluja. Wie viele von euch strecken sich aus? Weißt du, die Antwort auf die Not der Verlorenheit dieser Welt sind mit dem Heiligen Geist erfüllte Söhne und Töchter Gottes. Es gibt keine andere Antwort. Kein Politiker dieser Welt kann aus eigener Kraft die Not an der Not dieser Welt auch nur ein kleines bisschen ändern. Kein Wirtschaftslenker, kein Pfarrer, Priester, Pastor oder wer auch immer kann aus eigener Kraft an der Not dieser Welt irgendetwas ändern. Aber was den entscheidenden Unterschied macht, ist die Verheißung des Vaters, ist der Segen Abrahams, ist die Kraft, die aus der Höhe kommt, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie ist für jeden Gläubigen. Amen. Weißt du, das musst du verstehen. Abraham ist der Vater unseres Glaubens, sagt die Bibel. Amen. Wir sind alle, sagt Paulus, wir sind alle Söhne oder Töchter Abrahams durch den Glauben, sagt er. Ja, wir sind alle aus dem gleichen Glauben geboren, aus dem auch Abraham war oder in dem Abraham war. Ja, und damit sind wir alle Teilhaber derselben Verheißung. Dieselbe Verheißung des Geistes, die Abraham durch den Glauben empfangen hat, dieselbe Verheißung gilt uns, jedem von uns. Dass wir, heißt es hier, habe ich vorher vorgelesen, damit wir, wer ist wir? Wir alle, damit wir alle die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das heißt, es gibt niemanden, für den Gott ein geringeres Maß an Heiligen Geist vorbereitet hätte. Yes. Amen, da freut sich jemand. Das ist wichtig. Also gibt es niemanden, für den er weniger vorbereitet hat. Sondern er hat für jeden von uns das gleiche Maß des Geistes vorbereitet. Die Verheißung des Vaters. Die Fülle des Heiligen Geistes. Und diese Fülle des Heiligen Geistes ist die Antwort auf die Not dieser Welt. Mit dem Heiligen Geist erfüllte Söhne und Töchter Gottes, das musst du dir merken, mit dem Heiligen Geist erfüllte Söhne und Töchter Gottes sind die Antwort auf die Not dieser Welt. Woran sollten wir als Leib Christi also arbeiten, in Anführungszeichen? Wir sollten daran arbeiten, dass so viele Söhne und Töchter Gottes wie möglich diese Verheißung ergreifen. Amen. Ich habe es auch schon in der Glory Life Schule oder auch schon in anderen Predigten vorgelesen, dieses Zeugnis von John G. Lake, dem der Engel erschienen ist, oder ein Engel erschienen ist, gegen Ende seines Lebens. Und dieser Engel hat die Apostelgeschichte in der Bibel aufgeschlagen, hat auf die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten und an anderen Stellen, also wurde er nicht nur an Pfingsten ausgegossen, sondern auch wieder neu an anderen Stellen, hat darauf gezeigt, der Engel, und hat gesagt, das ist Pfingsten, wie Gott es durch das Herz Jesu gegeben hat. Strebe danach, kämpfe darum, lehre die Menschen dafür zu beten. Denn diese Erfahrung und nur diese Erfahrung wird das Verlangen des menschlichen Herzens stillen. Und nur darin liegt die Kraft, die nötig ist, um die Mächte der Finsternis zu überwinden. Amen. Halleluja. Die Kraft des Heiligen Geistes ist die direkte Antwort auf die Not dieser Welt. Und Gott ruft uns wirklich an diesem Wochenende. Er ruft dich erstens, deinen Blick zu erheben und zu sehen hinter der Fassade. Die Ernte zu sehen. Die zu sehen, wie weiß die Ernte ist, wie reif, wie überreif die Ernte ist. Er ruft dich zu sehen hinter die Fassade. Und gleichzeitig ruft er dich da hinein in ein neues Level des Gehens, des Lebens in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Oh, Halleluja. Weißt du, du kannst dich immer wieder neu selber fragen, kannst sagen, wie sieht's aus in meinem Leben? Ist der Durchfluss frei? Ja, fließe ich in der Kraft des Heiligen Geistes? Lebe ich in der Kraft des Heiligen Geistes? Ja, du kannst sagen, okay, du kannst auch schauen und sagen, ja, habe ich schon mal eine Taufe im Heiligen Geist erlebt? Ja. Und vielleicht ist der ein oder andere hier, der sagt, ja, sowas habe ich noch nie erlebt. Oder jemand ist hier und sagt, ja, ich habe es ein bisschen erlebt, aber nicht so richtig, war nie so richtig der Durchschlag. Aber noch viel wichtiger als das, was du erlebt hast, ist das, worin du jetzt lebst. Amen. Weil was nützt dir eine Erfahrung von vor 20 Jahren, wo du im Feuer getauft wurdest, wo du, was weiß ich, von mir aus 3 Tage im Heiligen Geist da niederlagst und unter dem Feuer warst und der Heilige Geist ist durch dich geflossen. Das ist super, aber was nützt dir das jetzt, wenn du jetzt nicht mehr in dieser Dimension gehst? Wenn der Durchfluss in deinem Leben jetzt irgendwie verstopft ist, wenn da irgendwie im Lauf der Jahre Lauheit sich eingeschlichen hat zum Beispiel, wenn da irgendwie im Lauf der Jahre du irgendwie mit den falschen Leuten zusammengekommen bist, die, was weiß ich, nur religiös unterwegs waren und die das Feuer in deinem Leben gebremst haben oder wie auch immer, religiöse Geister haben Einfluss gewonnen über dein Leben und jetzt ist wie das Feuer ist wie erloschen. Weißt du, die entscheidende Frage ist, wo gehen wir jetzt? In welcher Dimension der Kraft, in welcher Dimension des Feuers gehst du jetzt? Und wenn du sagst, hey, da ist noch Luft nach oben in meinem Leben. Ja. Dann sage ich dir, herzlich willkommen im Club. Halleluja. Amen. Wir strecken uns aus, wir heben unsere Augen und wir sehen, hey, Gott, die Felder sind weiß zur Ernte und Gott hat mehr für uns, mehr vom Feuer, mehr von der Kraft, mehr Durchfluss. Weißt du, immer mal wieder muss dein Durchfluss auch neu geputzt werden. Weißt du, das ist so wie, ja, weißt du, es ist wie mit dem Gefäß, so mit der Zeit verschlackt es oder versandet oder keine Ahnung, weißt du, irgend so ein Rohr, so ein Abflussrohr, ja, wenn du ein paar Jahre so ein Rohr nicht putzt irgendwann mal, dann merkst du, wow, da ist so viel Schmodder drin, da kommt schon kaum mehr das Wasser durch. Ja, manche brauchen vielleicht schon einen Stent in ihrem geistlichen inneren Menschen, damit es wieder neu durchfließen kann. Ja, das ist kurz vorm Infarkt, ja. Amen. Weißt du, dann ist Zeit, dass du sagst, okay, Heiliger Geist, leg mir den Stent, dass es wieder neu durchfließen kann, dass es wieder neu pulsieren kann, dass wieder Durchfluss frei ist. Weißt du, du brauchst freien Durchfluss. Dein Herz braucht freien Durchfluss. Amen. So wie im Natürlichen, so auch im Geistlichen. Also vielleicht sind in deinem Leben, vielleicht sind Frustrationen gekommen in deinem Leben, vielleicht sind Enttäuschungen gekommen, vielleicht waren Umstände in deinem Leben und die haben wie diesen Durchfluss, vielleicht hattest du schon mal diesen Durchfluss, vielleicht warst du schon mal voller Begeisterung und hast jedem, der es hören wollte oder nicht hören wollte, von Jesus erzählt. Ja, du, Paulus ermutigt Timotheus, erzähl auch denen von Jesus, die es nicht hören wollen. Ja, also das ist überhaupt nicht verkehrt. Amen, die werden sich dann schon dran erinnern zur gegebenen Zeit. Halleluja. Amen. Aber weißt du, vielleicht hattest du mal eine Zeit, wo du so richtig voller Feuer warst und es einfach weitergegeben hast und drin geflossen bist und dann sind Dinge gekommen in deinem Leben, Dinge sind draufgekommen, irgendwas hat sich draufgelegt, die wie es so schön heißt, die Sorgen dieser Welt, der Betrug des Reichtums, hat Jesus gesagt auch. Ja. Also das Streben einfach nur irgendwie erfolgreich zu sein, beruflich, keine Ahnung, Geld zu scheffeln, ein Haus zu bauen oder was auch immer. Sagst du, ja, ich war so beschäftigt mit dem Hausbau und ehe ich mich's versehen habe, war kein Durchfluss mehr. Ehe ich mich versehen habe, war es verstopft und jetzt ist dein Herz verstopft. Nicht gesund. Verstopfte Herzen sind nicht gesund. Brauchst du einen Stent? Oder zwei? Aber lass nicht so weit kommen. Lass vorher durchputzen. Amen. Lass vorher durchputzen. Weil wenn du schon einen Stand brauchst, dann, ja, das ist dann schon eine gewisse OP, ne? Das ist dann schon, ich habe noch nie einen gebraucht, aber ich habe mir sagen lassen, neulich habe ich mit jemandem telefoniert, der einen gebraucht hat, und gesagt, ja, das ist ganz schön heiß. Und dann geht er dann hier durch den Arm durch und so, geht dann so hoch und du kriegst alles mit, ja? Und kriegst es mit, wie er da reingeschoben wird. Ja? Muss nicht sein. Also check dein Herz. Ich spreche jetzt vom Geistlichen. Ne? Natürlich ist es auch okay, wenn du ab und zu mal dein Herz checken lässt, aber im Geistlichen ist es sogar noch wichtiger. Amen. Dass du dein Herz checkst, dass du schaust, hey, wie ist es mit dem Durchfluss? Fließt durch. Ja, ist da freier Durchfluss? Und wenn du merkst, oh, irgendwie ist was draufgekommen, weißt du, dann sagt er, hey, Apostelgeschichte 1,4, wartet in Jerusalem, hat er gesagt. Wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Was hat er damit gesagt? Er hat nicht gesagt, setz dich passiv in eine Ecke und warte auf irgendwas, von dem du nicht genau weißt, wie und was und wo und was da passiert. Und sag einfach, okay, gut, ich warte jetzt mal, was passiert. Nein, weißt du, dieses griechische Wort für warten, das da steht, heißt so viel wie sich erwartend ausstrecken. Amen. Streck dich aus. Weißt du, wenn du feststellst, dass bei dir irgendwie der Durchfluss nicht mehr so ist, wie er vielleicht sein sollte, weißt du, dann ist wichtig, dass du dir zum Ersten, dass du dir bewusst machst, hey, die Verheißung des Vaters ist für mich. Es ist nicht so, dass Gott mich plötzlich zur Seite getan hat und gesagt hat, okay, bei dir ist vorbei mit dem Durchfluss. So nach dem Motto, Andrea, deine besten Jahre sind vorbei. Weißt du, der Teufel möchte ich so Sachen glauben lassen. Mir sagen lassen, hey, die beste Zeit ist vorbei. Ja, du hattest deine heiße Zeit. Ja, da ist richtig geflossen, aber jetzt irgendwie, da fällt es einfach an allen Ecken und Enden und dann hast du noch Symptome im Körper und was weiß ich was. Also glaub nicht der Lüge. Da ist frischer Durchfluss für dich. Die Verheißung des Vaters ist immer noch für dich. Halleluja. Frisch. Hans-Gerd. Halleluja. Amen. Refire, not retire. Das ist ein gutes Beispiel. Der Hans-Gerd ist ein gutes Beispiel, dass er nicht retired, sondern refired. Amen. Amen. Ja, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Halleluja. Preist den Herrn. Oder bis 66. Ja, siehst du? Preist den Herrn. Glory! Weißt du, Schicki, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja. Also die Taufe im Heiligen Geist steht am Anfang von dem, was die Kirche gerne Erweckung nennt und wonach sich alle sehnen im Leib Christi. Es ist ganz einfach, weißt du, Erweckung ist ganz einfach, ist nichts Kompliziertes, sondern ganz einfach, da wo mit dem Heiligen Geist erfüllte Söhne und Töchter Gottes sind, da ist Erweckung, da wo freier Durchfluss ist für den Heiligen Geist, da ist Erweckung, da ist Leben, weißt du, das Herz, das freien Durchfluss hat, das lebt. Das Herz, das verstopfte Arterien hat, das stirbt. Aber das Herz, das freien Durchfluss hat, das lebt. Also Erweckung. Erweckung beginnt mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Preist den Herrn. Oh, Glory. Shakarapasika babababarararara. Oh, ich glaube, einige werden schon getauft heute Abend hier, du. Ja. Ja, weißt du, geh einfach raus aus deinem Verstand. Das ist der Schlüssel. Weißt du, das Erste ist, du erkennst, hey, die Verheißung des Vaters ist für mich. Und das Zweite ist, du erkennst, hey, wenn es für mich ist, dann, ja, dann ist es für mich. Dann kann ich es haben. Also Jesus hat seine Jünger ermutigt, er hat gesagt, hey, wenn schon ein Vater hier auf der Erde, ein irdischer Vater, seinen Kindern gute Gaben geben kann, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Amen. Halleluja. Glory. Mit anderen Worten, denen, die sich danach ausstrecken. Denen, die sagen, jawohl, ich empfange im Glauben. Jesus hat gesagt, glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du nur glaubst, Martha oder Maria, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Halleluja. Es ist keine komplizierte Sache. Es stimmt auch nicht, dass man erst 4 Wochen warten muss, bis der Heilige Geist auf einen kommt. Weißt du, der entscheidende Punkt, ich sag dir, was der entscheidende Punkt ist, an dem du bereit bist, wirklich für die Durchströmung, die Durchflutung des Heiligen Geistes. Weißt du, was der entscheidende Punkt ist? Der entscheidende Punkt ist der Punkt des Glaubens. Und was ist der Punkt des Glaubens? Der Punkt des Glaubens, ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt, der Punkt des Glaubens ist der Punkt der Kapitulation deines natürlichen Menschen, deines Verstandes vor dem Herrn und seinem Wort. Amen. Und wenn er dir sagt mit seinem Wort, es ist für dich, und wer ihn bittet, der wird es empfangen. Es ist für jeden, wer sagt, hey, ich brauche dich, Heiliger Geist, ich brauche frisch diese Kraft, der wird es empfangen. Weißt du, in dem Moment, wo er sich einfach dem hingibt, wo er kapituliert. Also die Christen in der Urgemeinde, sie hatten die Taufe im Heiligen Geist empfangen in Apostelgeschichte Kapitel 2. Aber in Apostelgeschichte Kapitel 4 waren sie in Gefahr der Verstopfung. Ja, sie haben viel erlebt mit dem Heiligen Geist, aber ihre geistlichen Herzarterien waren in Gefahr, verstopft zu werden. Warum? Durch Einschüchterung. Amen. Durch Einschüchterung von außen in diesem Fall. Durch die Bedrohung, durch die hohen Priester, die ihnen sagten, wenn ihr noch einmal im Namen Jesus redet, dann werden wir euch umbringen. Ihre Arterien waren in Gefahr, verstopft zu werden. Der Durchfluss war in Gefahr, verstopft zu werden. Aber sie wussten, was die Antwort ist. Sie wussten, was sie brauchten. Also sie brauchten nicht irgendeinen speziellen Seelsorger, der sagte, oh, fürchte dich nicht und oh, mein Schäflein, komm, nur keine Angst und so weiter. Sondern sie wussten, was sie brauchten, ist ein neuer Durchfluss des Heiligen Geistes. Ein neues Angetanwerden mit Kraft aus der Höhe. Also was taten sie? Sie streckten sich aus. Das heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 29, sie erhoben einmütig ihre Stimme. Und sie sagten mit anderen Worten, ich fasse es jetzt einfach mit anderen Worten zusammen, sie sagten mit anderen Worten, hey, füll uns, Vater, füll uns neu mit der Kraft des Heiligen Geistes. Füll uns neu mit der Kraft aus der Höhe. Und weißt du, wenn du es nachliest in Apostelgeschichte 4, 29, da steht nicht, und sie schrien und sie flehten und sie beteten 4 Wochen lang und am Ende waren sie so fertig, dass der Heilige Geist ein Einsehen hatte und kam. Nein, es heißt, als sie gebetet hatten, heißt es, in dem Moment, als sie ihr Gebet ausgesprochen hatten, heißt es da, bebte die Stätte, auf der sie saßen. Halleluja. Und dann heißt es, und sie wurden alle, sag mal alle. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Halleluja. Oh, glory. Oh, Shakarabasika Baba. Hey, oh. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes. Sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Mit anderen Worten, der Durchfluss war wieder frei. Sie brauchen keinen Stand, oh Halleluja. Sondern der Durchfluss war wieder frei. Amen. Das Herz konnte wieder pulsieren. Weißt du, und ich sag dir was, wenn die Urgemeinde das immer wieder gebraucht hat, sich auszustrecken und zu sagen, Herr, füll uns neu mit dem Heiligen Geist, dann brauchen wir das auch. Aber weißt du auch was? Es ist nicht ein Selbstzweck. Es geht nicht um eine Erfahrung. Es geht nicht um ein gutes Gefühl. Sondern es geht schlicht und einfach darum, dass du wieder Neues sagen kannst. Hey, bei mir ist der Durchfluss frei. Amen. Und mit nichts weniger sollst du dich zufrieden geben. Bei mir ist der Durchfluss frei. Ich bin voller Power, voller Begeisterung, voller Freude. Hey, wo ist der Nächste, dem ich das Evangelium erzählen kann? Wo ist der nächste Kranke, den ich heilen kann? Wo ist der nächste Gebundene, den ich befreien kann? Wo ist der nächste Tote, den ich auferwecken kann? Wo ist das nächste Wunder, das ich erleben kann? Shakarabasika baba baba baba baba. Ayayayayayayayayayayayayayay. Glory. Oh. Huh. Halleluja. Ich wollte euch noch was vorlesen, stimmt. Ha ha ha. Ich lese dir mal von einer Taufe im Heiligen Geist vor. Das hatten wir schon in den Gloryhäusern auch, diesen Text vor ein paar Wochen mal von Charles Finney, der sich bekehrt hatte, frisch bekehrt hatte und dann mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und er beschreibt es hier so, er sagt hier, soeben war ich im Begriff, mir einen Stuhl zu holen. Um mich an den Kamin zu setzen. Da strömte plötzlich der Geist Gottes auf mich nieder und überflutete mich ganz und gar. Nach Geist, Seele und Leib, ohne dass ich je von einer Geistestaufe gehört, geschweige denn eine solche für mich erwartet oder erfleht hatte. Es war mir, als stehe ich unter dem Einfluss eines elektrischen Stromes, der mir durch und durch ging. Liebeswelle auf Liebeswelle schien sich über mich zu ergießen, anders kann ich es nicht beschreiben. Es war wie ein Lebenshauch von oben und ich fühlte mich wie von unsichtbaren Schwingen hin und her bewegt. Die wunderbare Liebe, die sich in mein Herz ergoss, lässt sich nicht mit Worten schildern. Ich weinte laut vor Freude, ja, musste meinen Gefühlen schließlich durch Schreien Ausdruck geben, denn sie drohten mir, das Herz zu zersprengen. Da wurde der Durchfluss freigeschaufelt im Herzen. Und da, wo Verengungen da waren, da hat er das Gefühl gehabt, dass es ihn zersprengt. Ja, das war's. Da wurde ein himmlischer Stent reingeschoben. Unaufhörlich wogte es über mich hin, bis ich schließlich ausrief, wenn es so weitergeht, muss ich sterben. Und doch fürchtete ich mich nicht im geringsten vor dem Tod. Das ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Preist den Herrn. Und dann schreibt er weiter, eine Seite später schreibt er, als ich am nächsten Morgen erwachte, schien die Sonne hell in mein Zimmer. Beim Anblick der goldenen Strahlen, die sich durch das Fenster ergossen, wurde mir ganz eigentümlich zumute und ich empfing abermals eine Geistestaufe, genau in der gleichen Weise wie abends zuvor. Ich kniete in meinem Bett nieder und weinte laut, völlig überwältigt von der Kraft Gottes, die mich durchströmte. Halleluja. Weißt du, da ist mehr. Amen. Weißt du, da ist die Kraft Gottes, die durchströmen will und sie hat wirklich, sie hat ein Ziel. Es ist nicht einfach nur eine Erfahrung, sondern sie hat ein Ziel. Wenn du das dann weiterliest, ich habe mir das hier notiert, wie Finney dann beschreibt, nach dieser Geistestaufe, wie sein Leben weiterging. Ab Tag 1 der Geistestaufe schreibt er, mit der Geistestaufe, die ich empfangen hatte, hatten alle Dinge dieser Welt Ehre, Ansehen, Reichtum. Also die Sorgen dieser Welt, der Betrug des Reichtums, irdische Vergnügungen. Sie hatten ihren Reiz für mich verloren. Jesus füllte mein ganzes Herz aus und ich wusste mir keine liebere Beschäftigung, als Seelen für meinen Herrn zu gewinnen. Unter diesem Eindruck verließ ich das Haus, um mich sogleich an die Arbeit zu machen. Und dann kannst du nachlesen in seinen Lebenserinnerungen. Letztendlich war es so, dass jeder, mit dem der Finney an diesem Tag gesprochen hat, sich bekehrt hat. Und in kürzester Zeit hatte sich im ganzen Dorf Überführung breit gemacht. Die Jugend wurde erweckt. Und Finney schreibt dann ein paar Seiten später, das Werk breitete sich unter allen Schichten der Bevölkerung aus, ja sogar bis in die Umgebung des Städtchens. Das Herz war mir so voll, dass ich über eine Woche lang kaum das Bedürfnis hatte, zu schlafen oder zu essen. Auch seine Familie hat sich bekehrt und so weiter. Sein Vater, seine ganze Familie, alle haben sich bekehrt. Weißt du, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist steht am Anfang von Erweckung. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir können unsere Augen erheben im Geist und wir sehen, die Felder sind weiß. Das heißt, überreif zur Ernte. Mit anderen Worten, Erweckung ist im Geist schon da. Es ist schon vorbereitet. Wir müssen nur eintreten. Wir müssen nur reintreten. Wir müssen nur sagen, jawohl, ich erkenne es. Es ist für mich. Bin ich ein Gläubiger? Bin ich eingetreten in den neuen Bund? Habe ich das Blut Jesu empfangen, das mich gewaschen hat von meinen Sünden? Ja, bin ich ein Gläubiger im Glauben Abrahams? Wenn ja, dann ist es für mich. Dann ist diese Verheißung für mich, dann ist diese Kraft für mich, dann ist nichts weniger als freier Durchfluss für mich. Halleluja, weißt du, dann ist für den Leib Christi in dieser Zeit in Deutschland nichts weniger als volle Power, volle Kraft, volle Erfüllung, volles Feuer des Heiligen Geistes. Nichts weniger ist für dich. Alles, was es braucht, und das sage ich dir und das sage ich jedem, insbesondere auch Deutschen, aber die Schweizer genauso und Österreichern, den ganzen Europäer letztendlich, du musst einfach deinen Verstand niederwerfen. der ständig aber irgendwelche Argumente hat, warum irgendwas noch nicht so weit ist, warum irgendwas noch sein muss und kompliziert und ja, und wenn Gott mich dann davon geheilt hat und dann kommt noch diese ganze Psychologie, ja, wenn ich erst noch da von meinen alten Verletzungen frei bin von anno 1977 und all diese ganzen Geschichten, weißt du, dann kannst du richtig losgehen in meinem Leben, aber jetzt bin ich gerade in Betreuung, jetzt bin ich gerade, was weiß ich, in Seelsorge oder sonst was. Weißt du, ich sag dir was, mach dir keine Sorge um deine Seele, sondern gib sie einfach Jesus hin. Amen. Und er packt sie und er nimmt sie, weißt du, und seine Liebe, die durchfließt, macht deine Seele gesund. Amen. Das war für mich der absolute Schlüssel in den allerersten Jahren meines Christseins, als ich Gott kennengelernt habe und noch meinte, viele Probleme zu haben in meiner Seele. Irgendwann hat Gott zu mir gesagt, hey, wie du am schnellsten frei wirst von deinen seelischen Problemen, ist einfach, indem du anfängst, von dir selber wegzuschauen und einfach dich entscheidest, anderen Menschen zu dienen, egal was du fühlst oder was da bei dir gerade abgeht. Du lässt einfach mich durch dich fließen und du wirst merken, wie sich deine Probleme erledigen. Amen. Und ich habe es erlebt. Und ich brauchte keinen Psychologen. Ich brauchte auch nicht Tiefenseelsorge oder Traumatherapie oder sonst was. Sagst du, ja, du hattest auch eine gute Kindheit oder so. Naja, da gab es schon einiges zum Aufräumen. Aber weißt du, vieles musst du gar nicht so genau anschauen, sondern es verlässt dich, indem du den Heiligen Geist durch dich wirken lässt. Es ist ein Geheimnis für Freiheit, ist einfach im Durchfluss Gottes zu gehen. In der westlichen Welt haben wir zu viele Gedankengebäude aufgerichtet, die einfach dieses einfache Schema, hey, Blut Jesu in Anspruch nehmen, Vergebung meiner Sünde, neue Schöpfung, jetzt Kraft des Heiligen Geistes, die Verheißung ist für mich, ich empfange es, wumm, und ich lasse es fließen. Amen, das ist das einfache Schema. Das ist der Weg zur Freiheit. Und dann machen wir komplizierte Sachen, ja, aber da muss man erst noch therapieren hier und dann muss man das noch psychologisch untersuchen, dann müssen wir noch die Vergangenheit hier anschauen und überhaupt, und wer so ein Trauma erlebt hat, da ist es nicht so einfach und so weiter. Ja, es ist genau so einfach, wie du glaubst, dass es einfach ist. Und es ist genau so kompliziert, wie du glaubst, dass es kompliziert ist. Und genau so viele Gedanken, wie du dir machst, stehen dir im Weg für den Durchfluss. Sind die Gedanken, die im Weg sind für den Durchfluss. Also deswegen brauchen wir manchmal wirklich eine massive Power des Heiligen Geistes, um deine ganzen Gedankengebäude zu durchschlagen. Um es einfach durchzublasen. Ja, all diese Lügen, all diese komischen Dinge. Ja, aber das und das und, aha, und schau mal hier in meinem Leben und da. Vielleicht bist du noch hierher gekommen und du hast noch auf der Fahrt hast du noch alle möglichen Gedanken gemacht über dein Leben, wie das ist und wie jenes ist und wie es da in der Vergangenheit war und ja, und wie wird wohl die Zukunft werden und wie machen wir das und wie machen wir das finanziell und wie machen wir das hier in der Familie und wie wird das mit meiner Tochter und wie wird es mit dem und wie wird dies und wie wird jenes. Mach mal. Ist jetzt nicht die Zungensprache, aber es ist eine Vorstufe. Bartleman hat geschrieben über die Taufe im Heiligen Geist, er hat geschrieben, dieses Phänomen, also die Taufe im Heiligen Geist, die Kraft aus der Höhe, der Durchfluss Gottes, tut der menschlichen Vernunft unbedingt Gewalt an. Das finde ich cool. Ja, das ist eins zu eins, das, was Paulus schreibt in 2. Korinther 10, Vers 4. Das ist auch ziemlich gewalttätig. Ja? Jedenfalls in der geistlichen Welt, ja? wo er hier sagt, hier, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Ja, was für Festungen? Er schreibt es weiter. So zerstören wir Vernünfteleien. Gedankengebäude. Hast du deine Seele schon mal dabei ertappt, dass sie Vernünfteleien bewegt hat? Oh, ich habe meine Seele schon oft dabei ertappt. Ich sage, oh, Seele, du bist wieder in irgendeiner Vernünftelei. Jetzt brauchen wir mal hier wieder frischen Durchfluss. Herr, sieh an die Vernünftelei in meiner Seele und gib dir mir ganz neu dein Wort mit aller Freimütigkeit zu verkündigen, indem du deine Hand ausstreckst zu Zeichen und Wundern und machtvollen Taten. Halleluja! Schicke den Himmel rein. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken, das ist auch gewalttätig, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Handschellen! Abgeführt! Alcatraz! Amen! Für die Gedanken! Für all die Gedanken, die den Durchfluss hindern. Letztendlich geht es immer darum. Weißt du, wenn der Teufel nicht verhindern kann, dass du dich bekehrst und dass du zu Jesus kommst, dann tut er zumindest eines, er versucht den Rest deines Lebens den Durchfluss zu hindern. Damit möglichst wenige um dich herum etwas davon mitbekommen. Und damit dein neues Leben, das du in Christus empfangen hast, so wenig Auswirkungen wie möglich hat. Aber ich sag dir was, Paulus hat schon gesagt, wir haben seine Schlichen durchschaut. Und wir lassen es nicht mehr zu. Wir reißen nieder diese Vernünfteleien. Wir nehmen die Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Und wir sagen, Heiliger Geist, füll uns neu mit deinem Feuer. Füll uns neu mit deinem Geist. Füll uns neu mit deiner Kraft. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Oh, shikarabasika bababasika damando korra kamanandando. Shikarabasanda karabasondo. Halleluja. Oh, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Dieses Phänomen, sagt Bartleman, tut der menschlichen Vernunft unbedingt Gewalt an. Es zwingt dazu, diesen Teil der Persönlichkeit, also deinen Verstand, zeitweilig auszuschalten. Dabei ist die Vernunft das Letzte, was man aufgeben möchte, sagt er. Hat er auch gut durchschaut. Ja? Der Verstand aber ist bei dieser Sache völlig unwirksam. Es ist einfach übernatürlich. Wir können es von niemandem verlangen, diese Sache zu akzeptieren oder zu begreifen, der nicht bis in die tiefsten Tiefen einer totalen Auslieferung seines eigenen Verstandes und bis zur völligen Hingabe seiner menschlichen Vernunft vorgestoßen ist. Ohne diese geht es nicht. Eine Kluft ist zu überqueren, um von der Vernunft zur Offenbarung zu gelangen. Es ist das Prinzip, das der Geistestaufe zugrunde liegt. Alles Eigene muss abgelegt werden. Oh, Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Komm, ihr könnt spielen im Hintergrund. Lass uns einfach mal Gott hingeben. Lass uns einfach mal all unsere Verstopfungen Gott hingeben. Überall, wo du noch Verstopfung hast. Vielleicht wirst du nebenher auch körperlich von Verstopfung geheilt, wer weiß. Glory. Ist auch nicht so schön, ja. Oh, ich hatte mal Verstopfung, ihr Lieben. Das war echt unangenehm, du. Puh. Shakaraka bokosikabara. Ja, das ist nicht gut. Weißt du, wenn du als Christ Verstopfung hast, das ist nicht gut, das ist ungesund, das ist echt mies. Shakaraka basikabara. Ich sehe schon, einige hatten ja auch schon mal Verstopfung. Jetzt könnt ihr eure Reaktion sehen. Oh Vater, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du uns freien Durchfluss verheißen hast, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Verheißung des Vaters, Herr. Wir danken dir für die Kraft aus der Höhe, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir alle eingetreten sind, Herr. Durch Christus, durch das Blut des Lammes sind wir eingetreten in den Segen Abrahams, Herr. Und dieser Segen Abrahams, Herr, er bedeutet die Verheißung des Geistes, Herr. Diese Verheißung ist für uns, Herr. Und wo auch immer, Herr, Gedankengebäude uns verstopft haben, Herr. Gedankengebäude den Durchfluss gehindert haben, Herr. Wo auch immer unser Verstand uns im Wege stand. Wo auch immer die Argumente dieser Welt, auch die religiösen Argumente, die manchmal kommen, in dieser Welt, Herr, wo sie uns im Wege gestanden sind, Herr. Da sagen wir heute, Herr, wir werfen sie nieder vor dir, Herr. Oh, Shikaba. Oh, Shikababa. Oh, wirf sie mal nieder vor dem Herrn. Halleluja. Wirf sie mal nieder vor dem Herrn. Shikabara. Auch du, der du über Livestream zuschaust, mach das mit, wirf das nieder. Weißt du, all diese verborgenen Lügen, all diese verborgenen Gedankengebäude, all diese religiösen Gedankengebäude, psychologischen Gedankengebäude, analytischen Gedankengebäude. Also, da gibt es nichts zu analysieren. Es ist so einfach. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Das ist so einfach. Ein kleines Baby kann zugreifen. Halt einem kleinen Baby den Schnuller in den Laufstall. Ja, heutzutage hat man keinen Laufstall mehr, aber egal. Halt einem kleinen Baby den Schnuller irgendwo hin, keine Ahnung. Und es wird zugreifen. Es wird greifen, also ein Baby kann zugreifen. Da muss man nicht nachdenken, da muss man nicht komplizierte Berechnungen anstellen. Oh, auf welchem Winkel kommt jetzt der Schnuller zu mir? In welche Richtung muss ich greifen? Wie komme ich zu einer Begegnung meiner Hand mit dem Schnuller? Weißt du, das ist nicht kompliziert. Und genauso hat Jesus gesagt, ist es mit dem Reich Gottes. Es ist zum Greifen nahe. Halleluja. Also lass uns einfach mal reingreifen. Und lass uns auf die Verheißung Gottes stellen. Vater, du hast gesagt, wenn und ihr dir, und er sprach von der natürlichen Schöpfung, er sprach von denen, die nicht von neuem geboren sind. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten, Herr. Halleluja, es gibt nichts mehr zu tun, außer zu sagen, Herr, füll uns neu mit dem Heiligen Geist. Herr, wir stehen alle an unterschiedlichen Punkten. Weißt du, vielleicht bist du so im Heiligen Geist Feuer wie nie zuvor in deinem Leben. Dann preist den Herrn, dann freu dich dran und jauchze und juble in diesem Feuer. Und vielleicht ist es so, dass dein Feuer nachgelassen hat. Weißt du, dann ist es auch kein Problem. Dann steigst du einfach jetzt wieder ganz neu ein in diese Dimension des Feuers. Dann steigst du ganz neu ein in diese Verheißung des Vaters. Dann sagst du ganz neu, jawohl, ich ergreife diese Verheißung des Vaters. Vielleicht ist es sogar so, dass du kurz vorm Stand stehst, dass du einen Stand brauchst in deinem Herzen. Aber ich sage dir, auch das ist kein Problem. Dann ergreifst du dieselbe Verheißung des Vaters. Es ist für die, die total verstopft sind, genauso wie für die, die halb verstopft sind, genauso wie für die, die nur ein bisschen verstopft sind. Oh, Glory. Halleluja. Halleluja. Komm, Wolfgang, tu mal das Pult nach oben. Ihr dürft einfach nach vorne kommen, wenn ihr das wollt. Einfach zum Altar und euch einfach ausstrecken. Ausstrecken nach der Verheißung des Vaters. Lasst uns einfach im Glauben uns ausstrecken nach der Verheißung des Vaters heute Abend. Er möchte uns freien Durchfluss geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Shakarabasia. Korabasika. Fill me up, Lord, I'm thirsty for you. Fill me up, Lord, fill me up, Lord, I overflow. Fill me up, Lord, fill me up, Lord, I'm thirsty for you. Fill me up, Lord, fill me up, Lord, till I overflow. Fill me up, Lord, fill me up, Lord, fill me up, Lord, fill me up, Lord. Halleluja. Heiliger Geist, wir überlassen dir die Kontrolle heute Abend hier. Wir überlassen dir vollkommen die Kontrolle über unser Leben. Begegne uns so, wie du es möchtest. Halleluja. Oh, lass los. Lass los. Hör auf, irgendwo umher zu schauen. Hör auf, nach irgendwas im Äußeren zu schauen. Überlass ihm einfach völlig die Kontrolle. Also in dem Moment, das ist der Punkt. Bartleman hat es gesagt, in dem Moment, wo du an diesen Punkt des Loslassen kommst, diesen Punkt der, einfach der Hingabe, das ist Loslassen, der Auslieferung, an dem Punkt, genau an dem Punkt, genau an dem Punkt, genau an dem Punkt, macht's bumm. Der Heilige Geist tut sein Werk. Puh. Genau an dem Punkt. Puh. Schöckere. Er muss sich nur in diesem Moment erwischen. In diesem Moment des Loslassens. Wo du nicht mehr umher schaust. Wo du nicht mehr auf irgendwas schaust. Wo du nicht mehr auf dich selber schaust. Oder nicht mehr auf dich selber schaust. Jesus. Das macht Bumm. Heiliger Geist tut sein Werk. Schau nicht auf irgendjemand neben dir jetzt. Das ist zwischen dir und Gott. Du empfängst nicht das, was ein anderer empfängt. Sondern du musst die Kontrolle loslassen. Ohne das geht's nicht. Das ist die Sache. Du wirfst deinen Verstand nieder. Du sagst, Herr, hier bin ich. Alles, was ich will, bist du. Alles, was ich will, ist dein Geist. Alles, was ich will, ist freier Durchfluss in meinem Leben. Alles, was ich will, ist deine Liebe, die durch mich fließt. Alles, was ich will, ist dein Feuer, das mich verzehrt. Oh, Jesus. Das ist alles, was ich will. Jesus. Schau nicht umher, schau nicht auf dich. Du musst auch keine Angst haben. Die nächste Festung, die kommt, ist die Hilfe, wenn ich jetzt umfall. Was passiert da? Kontrollier nicht. Gott weiß es alles. Gott hat es im Griff. Halleluja. Überlass dich ihm, überlass dich ihm, überlass dich ihm. Hab keine Angst, sondern überlass dich ihm. Oh, überlass dich ihm. Oh. Jesus. Shakaraba. Oh, Sabine, die Letzten werden die Ersten sein. Hey, Jesus. Korakaba sikara. Hey, karakaba baba sakaraba baba. Shakaraba. Hey. Schau auf Jesus. Oh, der Teufel im Heiligen Geist ist hier. Aus dem Raum des Geistes. Aus dem Raum der Herrlichkeit. Oh, Kraft aus der Höhe. Aus der Höhe. Jesus. Weißt du, in ihm ist das Kraftzentrum des ganzen Universums. Oh, von dort her aktiviert er. Hey, oh, aktivierte. Wow, Jesus, aktivierte. Wow, Jesus, aktivierte. Wow, Jesus, aktivierte. Oh, Jesus, oh, Jesus, aktivierte. Wow, Jesus, oh, von dort her, aktiviert er, von dort her. Oh, ganz von oben. Oh, Gehör, Gehör, Gehör, Gehör. Überlass dich ihm. Überlass dich dem Strom. Überlass dich dem Strom. Oh, Jesus. Yes, yes, yes, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Freier Durchfluss. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Freier Durchfluss, freier Durchfluss, freier Durchfluss. Das heißt, freier Durchfluss für jeden hier. Die Verheißung des Vaters ist für jeden hier. Oh, da gibt's keine Ausnahme. Oh, da gibt's keine Ausnahme. Oh, da gibt's keine Ausnahme. Oh, oh, oh, oh, da gibt's keine Ausnahme. Oh, oh, oh, oh. Hey! Jesus, oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ramasakarada. Oh, wir sind im Raum der Ausgießung des Geistes. Wir sind im Raum der Ausgießung der Kraft aus der Höhe. Also wenn wir Jesus bitten um die Kraft aus der Höhe, er lässt es dir nicht zweimal sagen. Also dafür ist er gestorben. Dafür hat er sein Blut vergossen, damit die Söhne und Töchter diese Kraft aus der Höhe empfangen und den Unterschied machen in dieser Welt und die Ernte einbringen in dieser Welt. Dafür hat er den höchsten Preis bezahlt. Glaub doch nicht, dass er nach Gründen sucht, es dir nicht zu geben. Im Gegenteil, er sucht nach Gründen, es dir zu geben. Empfang einfach. Oh Jesus, empfang einfach, empfang einfach, empfang einfach. Oh, empfang einfach. Oh, empfang einfach. Oh, empfang einfach. Empfang einfach. Oh, empfang einfach. Gia Karabasarara. Oh, es ist nicht kompliziert. Oh, empfang einfach, empfang einfach. Oh, oh, oh, oh, oh, fire. Jesus. Unserem Hunger, Herr. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Woo, Jesus. Yes. Yes. Yes, Lord. Oh, Lord. Jesus. Jesus. After our Lord. Fire, fire, fire. Oh, oh, Jesus. Fire, fire, fire. Jesus. Glory. Oh, er begegnet dem Hunger. Oh, er begegnet dem Hunger. Er begegnet dem Hunger. Jesus, er begegnet dem Hunger. Glory. Glory. Glory. Glory. Streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Oh, streck dich aus. Streck dich aus. Oh, Feuer. Yes, Lord. Hier bin ich, Herr. Frischer Durchfluss. Hier bin ich, Herr. Feuer. Füll mich ganz aus. Shakarabas, shakarabas. Hier bin ich, Herr. göttliche Barmherzigkeit. Oh, göttliche Barmherzigkeit. Innerlich bewegt. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ihr Lieben, vielleicht sind einige hier und du denkst, dass du ein besonders schwerer Fall bist. Du denkst, oh ja, ich glaube, ich gehöre zu denen, denen man Ständ legen muss. Ich sag dir, da ist genug da. Da ist genug da. Wenn dich das betrifft, komm mal ganz schnell hierher. Ich spüre, da ist eine Kraft, die kommt. Da ist eine Power, die kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Frische Füllung. Oh, Jesus. Oh, frische Füllung. Oh, Jesus. Yes, yes, yes, yes, freier Durchfluss, freier Durchfluss, freier Durchfluss, oh, freier Durchfluss, hei, hei, hei, hei, oh, freier Durchfluss, oh, Shekarabasakara, für die harten Fälle, Halleluja, weil das ist auch nur eine Lüge des Feindes, nichts anderes, oh, das ist nur eine Lüge des Feindes, aber wir werfen sie nieder, wir werfen sie nieder, oh, da ist freier Durchfluss, oh, da ist freier freier Durchfluss, Jesus, hey, Jesus, woo. Jesus, Jesus, more, more, wow, lass mal ja los, Halleluja, yes, Lord, oh, Jesus, freier Durchfluss, freier Durchfluss. Also während du noch nach anderen schaust, was mit denen ist, will Gott dich schon selber füllen. Hey, oh, Jesus. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey, Jesus. Vielleicht bist du auch hier und du hast noch nie wirklich so eine richtige Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer erlebt. Ich sag dir, es ist alles hier, was es braucht. Da ist freier Durchfluss. Komm ganz schnell hierher, wenn dich das betrifft. Du hast vielleicht noch nie so einen wirklichen Durchfluss des Heiligen Geistes erlebt, noch nie so eine Taufe im Heiligen Geist mit Feuer erlebt. Komm her, komm her, komm her. Oh, Feuer! Ah, Feuer! Jesus! Woohoo. Lass einfach los, lass einfach die Kontrolle los, lass einfach die Gedanken los. Hey, oh, yes! Eine Nacht des Feuers wartet auf dich. Oh! Eine Nacht des Feuers wartet auf dich. Ein neuer Tag, ein neuer Tag, ein neuer Tag. Neue Ebene, neue Dimension, neue Freiheit, neuer Durchfluss. Feuer. Oh, Feuer. Oh, Jesus. Glory, glory, glory, glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Haben wir hier noch ein paar harte Fälle? Jesus. Oh, yes, yes, yes, yes, du schaffst es, Herr. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, das ist eine Leichtigkeit. Es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, es ist nicht schwer. Lass einfach los, denk nicht, denk nicht, denk nicht. Schau nicht auf deine Gefühle, was fühle ich, was brauche ich, was ist los. Einfach loslassen. Feuer. Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Feuer! Jesus! Oh, Jesus. Yes, yes, more, Jesus, more, give him more, oh, Jesus, more, more, more, more, shekaraba, shekara, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, oh, shekara, wo sind noch harte Fälle? Feuerfall, ich sag das nur mit den harten Fällen, um dich da abzuholen, wo du stehst. In Wirklichkeit ist es eine Lüge, es gibt keine harten Fälle. Oh, füll sie. Füll sie. Die Ordnung sind harte Fälle. Oh, Jesus! Ein paar müssen wir noch aufrecht stehen lassen. Oh, Feuer! Oh, Feuer! Oh, Feuer! Feuer! Feuer! Jesus! Yes, yes, yes, yes, yes. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, du musst nur näher kommen, wenn du mehr willst. Keine Angst haben, keine Angst haben. Du musst nur näher kommen, du musst nur drauf. Halleluja. Oh, fire! Oh, fire! Freier Durchfluss! Freier Durchfluss! Oh, Jesus! Oh, yes! Siehe, ich wirke Neues, jetzt musst du es auf! Oh, ihr kennt es! Jesus! Rakamanda korebe, fire, Jesus. Rakababa sakababa baba baba, la la la la la la la, da da. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, oh, wo sind noch Gefäße, die gefüllt werden müssen? Wo sind noch Gefäße, die gefüllt werden müssen? Komm her, komm her, komm her, komm her. Alle Gefäße, die noch gefüllt werden müssen, komm her. Kommt alle her, kommt alle her. Oh, more, more, more, more, more. Fill! Oh, Jesus! Jesus! Oh, fill! Oh, fill! Yes! Fill! Oh, fill! Jesus! Jesus. Hey, Jesus. Jesus, oh fire, oh fire, more, more, more, yes, Lord, yeah, you're getting it, hallelujah, Jesus, you're getting it, more, oh, more, you're getting it, hey, hey, hey, hey, hey, oh, more, you're getting it, oh, yeah, yeah, yeah, man, da muss ein bisschen durchgeweicht werden, oh, aber du kriegst es, du erfasst es, hallelujah. Getting it. Oh, you're getting it, you're getting it, you're getting it. It's getting on you more and more. Hallelujah. Das macht allen Unterschied der Welt, was auf dir ist. Vollmacht, Feuer. Oh, während du sprichst, Power auf dein Wort. Oh, Power und Autorität auf dein Wort. Oh, Power und Autorität auf dein Wort. Power und Autorität. Hallelujah. Streck dich mal aus, streck dich mal aus nach Power und Autorität auf deinen Worten. Ganz gezielt und ganz konkret im Glauben. Streck ihm aus nach Power und Autorität auf deinen Worten. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Power. Power. Power und Autorität auf deinen Worten. Power. Jesus. Power. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Oh, Jesus. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Power und Autorität auf deinen Worten. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Power und Autorität auf deinen Worten. Hey, Rabasaka, Rabasaka, Rabasaka. Kühnheit, Kühnheit, göttliche Kühnheit. Oh, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, ihm zu glauben, Kühnheit, aufs Wasser zu gehen. Kühnheit, deinen Mund zu öffnen. Streck dich aus, come on. Streck dich aus, sei es Kühnheit. Haha, ja. Kühnheit, hey. Kühnheit, oh Jesus, Kühnheit, Kühnheit, hey, Shakaraka babasa karabasi karadadada, Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit, oh Kühnheit, Kühnheit, oh Kühnheit, oh Kühnheit, Kühnheit, oh Kühnheit, Jesus, Kühnheit. Oh, Kühnheit. Oh, Jesus. Kühnheit. Oh, Jesus. Kühnheit. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Kühnheit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Kühnheit. Oh, danke, Jesus. Kraft des Heiligen Geistes, Kraft des Heiligen Geistes, Feuer des Heiligen Geistes, füllt sie, Heiliger Geist. Oh, füllt sie, Heiliger Geist. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh. Oh. Oh, wir danken dir, Wind des Geistes. Oh, wir danken dir, Wind des Geistes. Oh, wir danken dir, dass du uns anbläst mit deiner heiligen Leichtigkeit. Hey, mit deiner heiligen Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oh, oh, oh. Eine heilige Leichtigkeit, frei von Gedanken. Oh, du über Livestream, empfang, empfang, empfang, empfang. Oh, empfang. Leichtigkeit. Oh, der Wind des Geistes weht. Oh, du hörst sein Sausen. Oh, du musst dich nur in den Wind stellen und dich einfach mitnehmen lassen. Mitnehmen lassen, mittreiben lassen vom Wind des Geistes. Und da ist eine Leichtigkeit. Oh, da ist eine Leichtigkeit. Oh, da ist eine Leichtigkeit. Gott sagt kein Krampf. Oh, kein Krampf. Himmlische Leichtigkeit. Oh, himmlische Leichtigkeit. Hey, yo. Oh, Jesus. Chica, rica, pica, pica. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Chica, pica, rica. Hoco, caca, raca, paca, paca. Chaca, rapa, rarara. Wow, wow. Manche fahren Boxauto. Jeez. Oh, more. More. Oh, das ist eine neue Leichtigkeit, eine neue Freiheit. Oh. Ich empfinde, dass der Heilige Geist ein prophetisches Wort zu uns redet. Eines der tiefsten prophetischen Worte, das ich jemals gehört habe. Willst du es hören? Er sagt, es ist so einfach. Es ist so einfach. Es ist einfach, einfach. Es ist einfach, einfach. Es ist einfach, einfach. Es ist einfach, einfach. Das ist das prophetische Wort. Es ist einfach, einfach. Es ist einfach, einfach. Einfach, einfach. Shakarabasika bababa. Wenn manche Leute dir vielleicht sagen werden, hey, du bist aber einfach gestrickt, dann freu dich. Das ist ein Kompliment. Es ist so einfach. Oh. Einfach, einfach. Einfach, einfach. Einfach. Ist nur einfach, nicht viele Fächer. Einfach. Du brauchst nur eine Schublade. Solange du noch eine Denkschublade übrig hast, reicht es fürs Evangelium. Ist einfach. Einfach. Einfach. Einfach, einfach. Es ist einfach, einfach. Oh, einfach, einfach. Das brauchen wir als Deutsche. Und als Österreicher. Und als Schweizer. Und als Sachsen-Anhaltiner. Und sogar als Bayern. Rakababababa. Lalalala. Einfach, einfach. Einfach, einfach, einfach, einfach. Was heißt einfach, einfach auf Ukrainisch? Oh, Jesus. So ähnlich, so ähnlich. Einfach. Es ist einfach, einfach. Bye. Egal, was Menschen denken, es ist einfach, einfach. Menschen versuchen es manchmal so kompliziert zu machen. Aber es ist einfach, einfach. Jesus hat den Preis bezahlt, das Blut ist geflossen. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. So einfach. Einfach. Einfach, einfach. Einfach, einfach. Wie heißt einfach, einfach auf Schweizerdeutsch? Einfach. Einfach. Einfach, einfach. Einfach, einfach. Einfach, einfach. Darf man den Mund nicht so weit aufmachen? Einfach, einfach. Prost, ja, Prost, Prost, ja. Prost, die Prost. Das ist ukrainisch. Ja, Prost. Prost, die Prost. Prost, Prost. Oh, Prost, Prost. Okay, Prost, Prost. Das ist gut. Schicki, Baba. Halleluja. Wie heißt einfach, einfach auf Suaheli? Hey! Chakarabad. Einfach, einfach. Einfach, einfach. Oh ja, ja, ja. Wow. Gott ist so gut. Halleluja. Wie viele glauben, dass sie Kraft empfangen haben? Halleluja. Sag mal danke, Vater, für die Kraft aus der Höhe, die mir freien Durchfluss gibt. Oh, mein Herz ist weit. Der Fluss ist offen. Ich bin dein Zeuge. Sende mich. Lass fließen, Herr. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Weißt du, das sind so viele Menschen da draußen um dich herum, die genau auf so jemand wie dich warten. Erfüllte, erfüllte, mit Kraft erfüllte, mit Vollmacht erfüllte. Vollmacht. Vollmacht. So Vollmacht. Da ist was drauf. Da ist was drauf. Da ist was drauf auf dir. Sag mal, da ist was drauf. Da ist was drauf auf mir. Etwas Übernatürliches. Voll. Oh, Jesus. Hey, voll. Jesus. Wow. Jesus. Oh my. Thank you. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, du bist hier. Weißt du, was das für ein Song ist? Das ist die Verwirklichung vom Psalm 126, wo es heißt, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Halleluja. Oh. Und weißt du, während wir uns jetzt weiter im Herrn freuen, lass uns einfach ein Erntedankopfer geben. Wie wäre das? Ein Erntedankopfer. Wir sagen mal, heute ist Erntedank. Amen. Wir danken dem Herrn schon prophetisch für die Ernte, die durch seine gefüllten Söhne und Töchter eingebracht wird. Amen. Wir danken dem Herrn für die Menschen, die Jesus kennenlernen durch dich. Wir danken dem Herrn prophetisch für das, was er durch uns tun will und durch uns tun wird, für die Gefangenen Zions, die nach Hause kommen, für die verschmachteten Verlorenen, die nach Hause kommen. Lass uns ein prophetisches Ernte-Dankopfer bringen mit Freude, indem wir uns weiter im Herrn freuen. Und gleichzeitig darfst du es zum Ausdruck bringen. Ich lade dich ein, es zum Ausdruck bringen, zu bringen. Auch durch dein Geben jetzt mit deinen Finanzen. Einfach sag, Heiliger Geist, was ist das Ernte-Dankopfer, das ich geben darf? Hinein in die Ernte, prophetisch im Glauben. In die Ernte, die du durch mich einbringen willst, die du durch uns einbringen willst, die du in dieser Zeit durch den Leib Christi einbringen willst und einbringen wirst, die du vielleicht noch heute Abend schon einbringen wirst, wenn du nach Hause fährst und mit jemand sprichst. Weißt du, es fließt über. Halleluja, es fließt über. Wir hatten jetzt diese Woche, hatten wir das C-Fan Fire Camp bei uns hier im Glory Life Zentrum. Und einer von den C-Fan Leuten, der neulich auch bei uns in der Glory Life Schule gesprochen hat, der hat den anderen beigebracht, wie sie das Evangelium predigen. Und dazu haben sie sich in verschiedenen Gruppen verteilt und verschiedene Gruppen haben ausprobiert, einfach das Evangelium zu predigen. Und er hat draußen auf dem Parkplatz hat er eine Gruppe um sich gehabt, 5, 6, 7, 8 Leute, ich habe es gesehen, wie viele so ungefähr waren, und hat gepredigt, hat das Evangelium gepredigt, da draußen auf dem Parkplatz. Während er es gepredigt hat, ist eine Frau vorbeigelaufen, völlig von außerhalb vorbeigelaufen, hört ihm zu, bricht in Tränen aus und bekehrt sich. Ist das nicht der Hammer? Amen. Weißt du, es fließt über. Amen. Schon hier vor der Tür bekehren sich die Leute. Amen. Weißt du, denke groß. Weißt du, denk nicht so, okay, heute habe ich empfangen, vielleicht wird dann morgen irgendwas passieren. Nein, weißt du, in dem Moment, wo du empfangen hast, fließt es schon raus. Halleluja, da ist Überfluss. Also, ich lade dich ein, säe hinein in diese Ernte, säe im Glauben, säe prophetisch, auch wenn du über Livestream zuschaust. Du kannst genauso mit uns geben, du kannst mit dabei sein, frag den Heiligen Geist, was er dir zeigt. Und das, was er dir zeigt, wenn du hier live vor Ort bist, dann kannst du entweder in bar geben, wenn wir die Eimer durchgeben, oder wenn du das nicht dabei hast, was er dir zeigt, nutz einfach die Verpflichtungserklärung, die unter deinem Stuhl ist, überweise es in den nächsten Tagen. Ja, Ende des Jahres bekommst du eine Spendenbescheinigung, wenn du uns deine Adresse gibst, weil wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Das gleiche gilt für die, die online geben, per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte. Lass uns einfach deine Kontaktdaten wissen, dann kriegst du Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung, kannst du es absetzen von der Steuer. Jedenfalls hier in Deutschland auf jeden Fall. Also nutz die Gelegenheit, jetzt darfst du säen. Amen. Hier vor Ort geben wir die Eimer durch und du tust einfach das, was er dir zeigt. Ihr über Livestream tut das, was er euch zeigt, mit den Möglichkeiten. Halleluja. Und lasst uns wirklich erwarten, in dem Moment, wo wir säen, säen wir hinein, wirklich prophetisch, in diese Ernte. Tu es mit Freude. Ja, tu es wirklich mit Freude. Tu es mit Jubel. Tu es wirklich so wie, wow, unser Mund war voll Lachen, unsere Zunge voll Jubel. Der Herr hat Großes an uns getan. Oh, wir sind fröhlich. Und ich sagte, wir haben allen Grund, um fröhlich zu sein. Oh, Halleluja. Oh, Glory. Oh, Glory. Oh, Glory. Preist den Herrn. Und das ist erst der Freitagabend. Halleluja. Oh, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory. Preist den Herrn.